Jederzeit, wenn wir in der Gottes Gegenwart sind, gibt es immer wieder neue Erfahrungen. Und diese Erfahrungen kommen immer wieder für die Leute, also die sich auch dementsprechend ausdrücken. Es gibt Leute, die aus Gewohnheit zur Kirche kommen oder aus Tradition. Es gibt Leute, also die zur Kirche kommen, weil sie eingeladen sind. Da gibt es welche, die wirklich es haben wollen. Die wollen eigentlich einen Gottesdienst miterleben. Und da gibt es Menschen, die einfach Gott erleben wollen. Und die suchen irgendwo, irgendwann einen Platz, wo sie Gott begegnen möchten. Das habe ich erlebt in Israel, als ich dort also in Jerusalem in einem Gemeindeseminar hielt. Da kam eine Frau, Jüdin, die war nicht also Christen, die war Jüdin, die kam einfach also vorbei an dem Haus, wo es heißt, also King of Kings Gemeinde, und dachte, was ist denn das? Und guckt drauf und das zieht irgendwie. Und sie dachte, ich muss mal reinschauen, was ist das? Und kam rein und hat festgestellt, dass da kein Gottesdienst ist. Ne? Das war eine Gemeinde, die also an dem Tag keinen Gottesdienst hatte. Aber dafür haben sie den Seminar oben, wo ich gesprochen habe, gehabt. Und das war im 14. Stockwerk. Und die haben mir den Weg gezeigt. Sie ist damit Aufzug hoch und kam an mit zwei Tüten, jede Seite so. Und da hat sie also gesagt, also ich will nur mal reinschauen. Und sie schaute rein und guckte sich um und zog die Tür wieder zu und wollte weg. Aber irgendwie hat sie das nicht losgelassen. Hat sie nochmal die Tür aufgemacht, nochmal reingeschaut. Ach, dachte ich, du, ich muss mal jetzt reinhören, was sie da so sagen. Und ich war gerade am Referat halten und kam und aber kein Platz hinten. Wie ist das immer so, dass eine Gemeinde immer alles hinten besetzt wird und vorne wird immer frei irgendwie, ne? Das ist all irgendwie merkwürdig, ne? Und so kam sie ganz nach vorne und saß so in der ersten Reihe, ganz an der Seite hier. Mit zwei Tüten an jeder Seite, sitzt da und hört und hört und hört und war den ganzen Seminar durchgesessen und hat zugehört. Und dann habe ich gesagt, also wenn jemand so ein Gebet möchte oder irgendetwas, kannst du nach vorne kommen, ich bleibe hier und wir werden miteinander reden. Und sie kam. Und sie sagte, ich will diesen Messias haben, von dem sie gesprochen haben. Und hat sich bekehrt. Anstelle hat sie sich bekehrt. Du. Also das war so sagenhaft. Sie sagte, Es hat mich gezogen und ich konnte nicht anders als kommen und hineinschauen. Und jetzt habe ich Jesus erlebt. Und sie sagte, ich komme wieder. Jetzt habe ich den Messias gefunden. Es gibt Leute, weißt du, die aus irgendeinem Grunde zur Kirche gehen. Ich hoffe, dass heute Morgen du nicht deswegen gekommen bist, weil es Sonntagmorgen ist. Also das wäre eine schreckliche Sache für Gott sein, wenn man so aus Gewohnheit zur Kirche geht, weil halt eben heute Sonntag ist. Man soll sich freuen, dem Herrn zu begegnen, den Herrn zu erleben. Man will ins Gottesdienst hineingehen, weil man etwas von ihm möchte. Wir haben schon also in Chorissen gesungen, wir brauchen ihn, wir brauchen Jesus. Und das ist eine Sache, weißt du, die nicht nur am Sonntag geschieht, sondern jeden Tag. Amen. Ja, und deswegen danken wir dem Herrn, dass er uns versprochen hat, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. Es ist wichtiger, dass er da ist, als wenn ich da bin. Ne? Amen. Preis dem Herrn. Ich habe mein Thema gesetzt für heute Morgen und ich glaube, dass jeden Einzelnen von euch daran teilnehmen wird, weil es für jeden Einzelnen irgendwo mal ein Plätzchen gibt, wo man also etwas erleben oder annehmen soll. In Epheserbrief Kapitel 3, Vers 20 und 21, Epheserbrief Kapitel 20, 3, Vers 20 und 21, da heißt es, dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag. Aber weißt du, wenn man schon hier jetzt einen Punkt setzen würde und sagen würde, ja, das ist jetzt alles, ne? Das wäre schon genug. Ne? Aber dann heißt es etwas noch anderes hier, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Und dann heißt es, ihm sei die Ehre in der Gemeinde und Herrlichkeit in Christus Jesus auf alle Geschlechter hin, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Das ist eine Doxologie des Apostel Paulus. Er hat also da 6 Kapitel, also laut unserer Aufteilung, das ist im griechischen, also ursprünglichen Text nicht so. Also da gibt es keine Aufteilung von Versen noch von also Kapiteln. Das ist alles in einem durchgehend. Aber wir haben diese Aufteilung und genauso zwischen den ersten 3 Kapiteln und weitere 3 Kapiteln, also heißt es hier, also Paulus sagt, darum, weil ich das gesagt habe, wird dieses in der Gemeinde geschehen. Und nun spricht er hier über ein Thema, das manchmal missverstanden ist. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal in so einer Situation gewesen seid. Ne? Es gibt Schlagsahne in Deutschland, die schmeckt am besten in Deutschland. Also irgendwo in der Welt kannst du Schlagsahne kaufen und die schmeckt nicht. Ne? Aber in Deutschland schmeckt sie besonders gut. Und jedes Mal, also in Deutschland ist man gewohnt, nachmittags um 3, 3:30, also mit Kaffee und Kuchen, ne? Das muss so sein. Ne? Also das ist eine deutsche Art. Als ich nach Deutschland kam, wusste ich das nicht. Ne? Und da habe ich gesehen, die Leute sind verschwunden auf einmal so um die 15 Uhr rum. Und ich denke, wo sind die alle hin? Ja, Kaffeepause. Also das war täglich dran, Kaffeepause. Alright. So habe ich mich daran gewöhnt, also da um diese Zeit gibt es Kaffeepause. Bei meiner Frau, also ihre Eltern, ne, die Mutter hat immer Kuchen bereit gehabt. Und jedes Mal dann, wenn der Kuchen da war, war auch die Schlagsahne da. Ne? Und weißt du, das war so interessant. Sie hat was drauf getan und da hat man gehört, nur nicht so sparsam, ein bisschen mehr noch. Ne? Und dann ein bisschen, ja, noch ein wenig dazu noch, ja, noch ein Löffel. Ne? Und da hat sie das aufgeladen. Ja, jetzt noch einmal ein Löffel in den Kaffee. Ne? Also der Kaffee schmeckt besser mit der Sahne. Ne? So, also Sahne auf den Kuchen, Sahne auf den, im Kaffee. Ne? Also das schmeckt recht gut. Für die Deutschen ist das natürlich eine wichtige, wichtige Sache. Und das musste ich lernen, das habe ich nicht gewusst. Und manchmal ist es so mit Gott. Nur nicht so sparsam, sagt der Apostel Paulus hier. Warum denn? Weißt du warum? Weil wir einen reichen Gott haben. Amen. Und wenn wir einen reichen Gott haben, da heißt es, nur nicht so sparsam du. Denk nicht so sparsam, bete nicht so sparsam. Unser Gott ist ein reicher Gott und den muss man auch dementsprechend also die Gelegenheit geben, seine Güte und seine Größe an uns zu üben. Denken wir an Hannah. Hannah wollte ein Kind haben. Es war eine Schande damals gewesen in der Alten Testamentzeit, dass eine Frau keine Kinder hätte. Ne? Also das war eine totale Schande für die Frau. Und jetzt betete sie, Herr, gib mir ein Kind, Herr, gib mir ein Kind. Und ihr wisst ja die Geschichte von der Bibel. Ne? Also der hat ihr ein Kind gegeben und er heißt wie? Samuel, ne? Hat sie einen Samen bekommen. Und jetzt war sie ganz happy gewesen, dass sie jetzt ein Kind hat. Und der Herr sagte, du hast keine Ahnung, du. Ich will ihnen nur eins schenken, ich gebe noch 5 weitere Kinder. Siehst du, du betest für ein Kind und der Herr sagt, nein, ich habe viel mehr als das, du. Ich gebe dir nochmal 5 dazu. Halleluja. Ist ja wunderbar, weißt du, wie Gott so seine Größe an uns offenbaren wird. Sagt er, warum betest du für uns ein Kind nur? Ja, heutzutage betet keiner für 2 Kinder oder 3, ne? Wenn man schon ein Kind hat, das genügt. Ich weiß, wo ich zum ersten Mal hier nach Osten, also nach Polen und dann nach Ukraine und da in die ganze Gegend rum reiste. Und da hat mich ein Pastor mal in eine Gemeinde ganz öffentlich vor allen Pastoren angesprochen und sagte zu mir, wie viele Kinder habt ihr? Und da habe ich gesagt, wir haben 5 Kinder. Ach, ein guter Anfang. Weißt du, das war ein guter Anfang gewesen. Also ich dachte, du, das ist so viel, überall, wo wir sonst hinkommen. Und wenn wir sagen, wir haben 5 Kinder, ach, ich habe 5 Kinder. 5 Kinder habt ihr. Ja. Oh, wie konnte deine Frau das schaffen? Eins nach dem anderen, natürlich. Ja. Aber weißt du, für die Leute da im Osten, 5 Kinder. Ja, was ist denn? Das ist ein guter Anfang. Du, aber weißt du, da will Gott noch viel mehr geben. Ich sage, du, ich glaube, bei uns ist schon am Ende. Also wir erwarten nichts mehr. Ne? 5 Kinder. Hannah betete für 1, Gott gibt ihr nochmal 5 dazu. Das ist die Größe unseres Gottes. Salomo bittet um Weisheit, sagt uns die Bibel. Und was hat ihm Gott geschenkt? Reichtum und Ehre. Noch dazu geschenkt. Ne? Er sagte, du betest um Weisheit, gut, aber ich schenke dir nochmal also was dazu. Und das ist eben etwas, was in unsere Gedanken, unsere Sinne hineinsinken will, dass wir die Größe Gottes erkennen sollen, weil Gott sich also erbitten lässt und dann darüber hinaus gibt er noch mehr, um seine Größe uns zu zeigen. Und Paulus spricht eigentlich hier nicht vom Gebet. Das ist interessant, dass viele Pastoren in diesem also Abschnitt immer wieder über das Gebet sprechen. Ist nicht wahr, du. Das hat weniger mit Gebet zu tun, wie vielmehr Gott will hier dargestellt werden als der große, allmächtige, reiche, uns nahekommende Gott, der uns beschenken will. Da also geht es um dieses Thema. Und das ist sehr wichtig für uns zu sehen. Gott zu erkennen in seiner Größe, ist unser Verstand mit allen Fähigkeiten, die wir haben, viel zu begrenzt, um es beten zu können, wie Gott es schenken kann. Keiner von uns hat weder Vokabular, du hast noch deine Intelligenz, noch hast du also die Breitweite von Denken, dass du ein Gebet beten könntest, was Gott nicht antworten kann. Und wisst ihr, das ist sehr wichtig zu wissen, weil sehr oft das ist unser Gebetsleben unheimlich begrenzt. Unheimlich begrenzt. Wir denken, wenn wir zu Gott kommen, so wie zu einem Menschen. Wir sehen da unsere Grenzen, wie weit wir beten können und darüber, ach, das kannst du doch nicht, du. Also was fällt dir ein, du? Also das ist überheblich, das ist ein Stolz, solche Dinge auszusprechen vor Gott. Aber es gibt Menschen, weißt du, die einfach das können, weil sie gelernt haben oder weil sie Gott erkannt haben in seiner Größe. Und die wissen, du, egal was ich mich vorstelle, egal was ich bete, egal wie groß also mein Anliegen vor Gott ist, das ist noch viel größer, darum kann ich beten. Amen. In Vers 19 hat schon Paulus da gesagt, ne, dass wir also mit alle Güte, mit aller Kraft, mit aller Macht Gottes ausgefüllt werden sollen. Ja, ist das schon so ziemlich Gott gleich zu sein? Und Paulus hat sich getraut, so ein Gebet zu beten für die Epheser. Warum? Weißt du, die Gemeinde, die hat Power gehabt, die haben gepowert, jede Gottesdienst, Power, Power, Power. Und dann, weißt du, irgendwann fing es langsam abzuflachen. Und diese Freude, der Heilige Geist, das Wehen des Geistes, alles fängt langsamer und weniger zu werden. Und natürlich, dann wissen wir von der Offenbarung sogar, die erste Liebe haben sie verlassen, du. Und irgendwo da, wo Paulus schon gesehen hat, zu dieser Zeit, wo er den Brief schrieb, hat er gesehen, du, die Leute, die haben nicht mehr also diese Zuneigung zu Gott, die haben also nicht diese Anbetung, die sie früher hatten, die Erkenntnis, dass Gott wirklich etwas tun kann, das haben sie nicht mehr. Und da schreibt er also diese Doxologie. Dem aber, der mehr tun kann, er kann. Er tut mehr. Aber warum tut es nicht? Und das ist ja eben eine Sache, weißt du. Wir sagen so oft, ja, naja, weißt du was? Wenn Gott schon meine kleinen Gebete nicht beantwortet hat, ne, wie soll er dann große Dinge tun? Und wir bleiben an diesen Kleinigkeiten hängen. Ja, du, ich habe da so gebetet für so ganz kleine Sache und Gott hat da nicht geantwortet. Wie soll ich mir jetzt zutrauen, für was Großes zu beten? Das hat damit nichts zu tun. Wir wissen ja, dass verschiedene Gebete und verschiedene Dinge, die wir von Gott erbitten wollen, also aus verschiedensten Gründen zu oder ja oder nein bekommen. Ne? Und das hat also mit Gott nichts zu tun. Die Größe Gottes ist deswegen nicht kleiner, weil du keine Antwort hattest und ist auch deswegen nicht größer, wenn er Antworten tut. Gott ist Gott. Punkt. Er ändert sich nicht. Egal, was wir tun, egal, wie wir leben, manchmal also sind wir also mit Gott unzufrieden, er liebt uns trotzdem, manchmal gehen wir weg von ihm und er folgt uns und manchmal beten wir ohne Glauben und sagt, ich gebe dir trotzdem. Also Gott ändert sich nicht in seiner Liebe, in seiner Gabe, in seine Fürbitten, also uns gegenüber. Er bleibt Gott. Er bleibt Gott. Das Problem liegt bei dir und mir. Weißt du warum? Weil wir Gott unterschätzen. Wir unterschätzen die Größe, die Allmacht, die Liebe, seine Gnade, alles, was Gott ist, unterschätzen wir sehr oft in unserem Leben. Und weißt du, ich musste daran denken, ich habe drei Beispiele ausgesucht aus dem Alten Testament. Abraham wird uns dargestellt als Mann des Glaubens, ne? Und nun, in dem Hebräerbrief lesen wir davon, also da ist die große Aufstellung von allen, die da geglaubt haben. Aber in 1. Mose 18, Vers 32, da sagt uns die Bibel, da sagte Abraham, also hier geht es jetzt um Sodom und Gomorra, die Engel kamen zu ihm und haben also ihm die Botschaft gebracht, der Herr wird Sodom und Gomorra vernichten. So, er hat also jemanden schon da, also Verwandten in der Stadt, also den er schon mal also irgendwie aus Gefühle der Verwandtschaft her nicht sehen möchte, dass er umkommt. Und so also hat Gott also ihm gesagt, er wird die Stadt vernichten. Und er sagt, nein, er sagt, es geht nicht. Stell mal vor jetzt, wenn Gott zu dir sagen würde heutzutage, ich will es tun, und du würdest sagen zu Gott, nein, das geht nicht. Der kleine Mensch, versteht ihr? Der kleine Mensch stellt sich Gott gegenüber. Also wenn ihr das All sehen möchtet von Gottes Seite her, wenn ihr denkt, dass die Milchstraße also über Millionen von Sternen hat und wir haben Millionen von Milchstraßen und darüber hinaus sind Milliarden und Milliarden von Sternen und alles dieses hält Gott in seiner Macht zusammen, in den Rhythmus, in das System, also wie es sich bewegt, also was es tun soll, das tut alles Gott verwalten. Und dieser große Gott sagt jetzt, ne, ich will Sodom und Gomorra vernichten. Und da steht dieser kleine Abraham, also der ist noch nicht mal wie ein Punkt zu sehen, sagt, No, nicht so schnell, Gott. Also, wir müssen darüber mal reden. Was wäre, wenn es da 50 Gerechte gibt? Und Gott sagt, kein Problem. Wenn es 50 Gerechte da sind, dann also werde ich sie nicht vernichten. Aber es gibt keine 50. Aber 45, ja? Na, nicht 45. 40, wir kennen die Geschichte, ne? 30, 20. Jetzt musst du dir vorstellen, die Stadt war nicht so klein gewesen, dass es also da nicht die Möglichkeit gäbe, 20 Gerechte da zu sein. Sind aber nicht. Und jetzt kommt Abraham in eine innere Erkenntnis, die wir nicht haben sollen. Er sagt nämlich hier in Vers 32, da sagte Abraham, der Herr möge nicht zürnen. Ich will nur noch dieses Mal reden. Warum das letzte Mal? Warum nur dieses Mal und nicht mehr? Wie kannst du zu einer Entscheidung kommen, dass du die Grenze der Gnade Gottes erreicht hast? Darüber hinaus will Gott nicht mehr handeln. Nur noch das letzte Mal. Und wenn es nur 10 gäbe, würdest du sie vernichten. Und der Herr sagte, nein, aber es gibt keine 10. Warum unterschätzte Abraham die Gnade Gottes? Weißt du warum? Weil zu der Zeit die Verständnis über das, was möglich ist, so war, also dass man also diese Herausforderung nicht weitergeben wollte, weil sie wussten ganz genau, wenn sie mit Menschen umgingen und da etwas getan wurde, da haben sie immer also diese Grenze versucht, so nahe zu kommen, wie es geht, aber nicht über die Grenze, weil da haben sie es verloren. Und Abraham hatte irgendwo das Gefühl gehabt, wenn er also jetzt noch einmal redet, 10, das wäre das Niedrigste von Niedrigste, darüber hinaus wird die Gnade Gottes nicht da sein. Schade. Ne? Kannst du dir vorstellen, wenn Abraham das nicht sagen würde und würde sagen, du, wie wäre es mit 5? Aber er tat es nicht. Er hat die Gnade Gottes unterschätzt. Und das machen wir sehr oft in unserem Leben. Ich glaube, dass jeder einzelne von euch zumindest ein Nachbar, Freund, Arbeitskollege, Verwandte, Bekannte hat, die ungläubig sind. Ja? Und wir beten, und wir beten, und wir beten. Und irgendwann kommen wir zu der Einsicht, ja, weißt du was, nicht jeder wird gerettet, also wenn Gott da nicht eingreift und wenn Gott ihn nicht retten tut, kann er auch nichts mehr dafür. Und irgendwo, also langsam geht es unser Gebet weniger und weniger, denken weniger an die und beten weniger von dir und zuletzt beten wir gar nicht mehr für die. Lass mir eins sagen, du. Weißt du, wie groß Gnade Gottes ist? Da ist Jesus am Brunnen, Jakobsbrunnen, und da ist die Samariterin. Eine Person, nicht 10, eine Person. Jesus Christus hat sich Zeit genommen, um eine Person mit dem Evangelium von Jesus zu erreichen. Die Gnade Gottes war an eine Person. Und deswegen haben wir Mut, deswegen sollen wir uns freuen. Deswegen sollen wir also uns immer wieder neu prüfen, dass wir die Gnade Gottes nicht unterschätzen. Du, was meinst du, wie viele Menschen es hier gibt, die noch gerettet werden sollen? Tu mal nicht nachlassen zu beten. Unterschätze nicht Gnade Gottes. Ja, aber ich habe schon so oft mit ihm oder mit ihr über Jesus geredet und geredet und geredet. Und es scheint zu sein, je länger wir darüber reden, desto weniger Chance es gibt, dass diese Person zu Jesus kommt. Das stimmt nicht, du. Das ist die Stimme des Teufels. Und da lassen wir uns beeinflussen und hören auf. Naja, okay, ich habe halt meinen Teil getan. Ich habe gesagt, was ich sagen sollte. Und nun jetzt liegt es an Gott. Unterschätze nicht die Gnade Gottes. Aber das andere, was wir sehen dann an seiner Frau, ist auch sehr interessant. Sarah ist eine sehr interessante Frau. Wenn du also Psychologie studierst, dann wirst du wissen, dass also ihr Charakter eigentlich also sehr aktiv in der Psychologie bearbeitet wird, ne? Weil sie hat Komponenten in ihrer also Psyche, die also wirklich studiert werden müssen, um zu sehen, die ganze Person Sarah, wie sie funktioniert. Ne? Und nun also hier ist Sarah, also die Engel kamen und die haben mit Abraham gesprochen, sie ist im Zelt. Und hört zu so ein bisschen und schaut um die Ecke rum. Und da sagen die Engel, du, pass mal auf, das nächste Mal, wenn wir wiederkommen, da wird deine Frau ein Kind haben. Also wenn die kommen würden, wenn sie 29 oder 30 Jahre alt waren, ne, das könnte ja gut sein. Ne? Oder wenn es so 35 oder so noch sogar nah an die 40, da könnte man sich vorstellen, dass eine Frau dann noch ein Kind bekommt. Und jetzt heißt es da, sie wird ein Kind bekommen. Und was macht sie? Sie lacht. Das ist ein Witz. Und wen haben sie denn geguckt? Also wen haben sie da angesprochen? Mich? Mich? Ist unmöglich. Ist unmöglich. Du, dieser Gott, der uns geschaffen hat, er kennt unsere Grenzen und er kennt auch unsere Fähigkeiten. Und weißt du, wenn er den Körper geschaffen hat und weiß, wie wir funktionieren, dann ist es in seiner Allmacht auch, also den Körper also freizusetzen für ein Wunder, ohne Problem. Aber Sarah sagt hier, und also Vers 12 in demselben Kapitel, und Sarah lacht in ihrem Inneren und sagte, nachdem ich alt geworden bin, sollte ich noch Liebeslust haben? Weißt du, das ist ein Frauengedanke, ne? Das könnte zu Hause auslegen. Und dann heißt es aber, und auch mein Herr ist so alt. Mit anderen Worten, du, Die Fabrik ist zu, da funktioniert nicht mehr, also es gibt nichts mehr, das kann nicht mehr, es wird nicht mehr, also er ist so alt. Sarah unterschätzte die Verheißung Gottes. Die war viel zu groß. Aus ihrem Bereich hinaus, aus allen Möglichkeiten heraus. Das kann nicht sein. Das wird nicht passieren. Schau mich doch mal an, du. Und weißt du, so oft sind diese Umstände, die Situation, in der wir uns befinden, für uns so groß ist, dass die Verheißungen Gottes gar nicht also in der Lage sind, dieser Situation entgegenzustehen und also über diese Situation auch ein Wunder zu tun. Warum ist das so? Weißt du, dass wir über 360, die größten, also Verheißungen Gottes, die da sind, über 360 von denen haben wir in der Bibel. Und ich weiß nicht, also ob jemand von euch zumindest 10 von denen erlebt hat oder auslebt heute, von den ganzen Verheißungen, die wir haben. Warum nicht? Warum nicht? Du, wenn Gott uns die Verheißung gibt, ist es nicht deswegen, dass wir sie lesen sollen, sondern dass wir sie leben sollen. Hallo? Wir sollen die Verheißungen Gottes leben. Wenn Gott gesagt hat und verheißen hat, uns gegeben hat, du, dann will auch zusehen, dass er durch diese Verheißungen verherrlicht werde. Darum geht es ja. Es geht um die Verheißung Gottes, die sich an unserem Leben erfüllt und dadurch bekommt Gott seine Ehre. Möchtest du nicht Ehre Gott geben? Weißt du, wir singen Chöre und wir preisen und wir wollen dem Herrn ehren. Das ist ja eine Art von Ehren. Aber es gibt eine andere Art, Ehren Gottes zu ehren. Also, und das ist, wenn wir etwas erleben, wenn da ein Wunder geschieht, etwas Besonderes, etwas Übernatürliches, da ehren wir Gott nicht, weil das nicht ein Mensch tun kann, sondern das kann nur Gott tun. Amen. Aber Sarah hat irgendwie nicht verstanden, weißt du, dass der Gott, der da redet, auch in der Lage ist zu tun. Später hatte Paulus das aufgegriffen in Römer 4 und er sagte, Abraham also schaute auf sein Leib und er sagte, genauso gut wie tot. Also da ist kaum noch was da. Aber auch Sarah, also ihre eigene Mutterleib, also ist auch tot. So, zwei tote Menschen schauen sie gegenseitig an, sagen, was kann aus dem Tod kommen? Leben. Wenn Gott es sagt, da wird es Leben geben, dann kommt es auch, weil er gesagt hat. Amen. Ja. Yeah. Und weißt du, so oft tun wir auf unsere Lage schauen und sagen, du, da passiert nichts mehr, da passiert nichts mehr. Du, das ist eine Sache, die der Teufel uns einflüstert und wir geben sogar Recht. Und Gott sagt, du, Entschuldigung bitte, also ich bin immer noch größer als das. Ich kann es tun, ich kann es bewegen, ich kann ein Wunder tun darüber. Warum tust du mir nicht vertrauen? Mit 80 Jahren, über 80 Jahre Liebes, Lust zu haben, ja, warum denn nicht? Als ich jung war, habe ich gedacht, du, wenn du so 60 wirst, also da bist du schon in meinem Fuß im Grab, also da passiert nichts mehr. Bis man dann also 60 wird. Ja, dann ist 60 noch sehr jung, weil man schaut andere, die 80 und 90 sind. Und wenn die 80, 90, da haben sie immer noch also die Lust, die sie früher hatten, Stärke noch. Weißt du, die jungen Leute heutzutage, das kann ich euch sagen, die jungen Leute heutzutage, ihre Liebe ist ja sehr flach, ne? Weil das ist nur erst Anfang. Aber je länger man in einer Beziehung steht, ne, desto tiefer wird diese Liebe, ne? Und immer tiefer und tiefer. Und wenn man so älter wird, da hat man schon so ein bisschen Verständnis über, was Liebe ist. Das ist nicht so also romantische Liebe, die so ein bisschen also von heute auf morgen hält und dann übermorgen schon wieder jemand anders und so. Also nicht diese Liebe, weißt du? Das ist eine echte Sache, du. Und die ist tief, also in einem Menschen gegründet. Und jetzt kommt also die Sache mit 80 Jahren, sagt ihr, soll ich noch Lust an eine Liebe haben? Ja, warum denn nicht? Wenn du ein Kind gebären kannst, du auch Liebe haben. Oder nicht? Ja. Weißt du, wir haben Altenheime bei uns in Kanada. Und da habe ich ja öfters mal dort gepredigt. Wir haben so Andachten gehalten, jeden Mittwoch. Und weißt du, wenn du hinkommst, das ist immer so, also der Herr tut ihr da vieles beibringen. Erstmal so Geduld musst du haben, dann musst du Ausdauer haben, dann musst du Liebe haben, dann musst du alles haben. Weißt du warum? Die Hälfte von denen, die da saßen, ne, die haben geschlafen. Ja. Und andere Hälfte konnte nicht hören. Und jetzt soll ich predigen. Also weißt du, das war eine Sache gewesen. Da bereitest du dich vor und du betest. Und du siehst, also 80% von da hinten sitzen, die sind alle schlafen, du. Und die vorne, der Paar, die sind, kann ich hören. Und ich soll predigen, du. Also weißt du, das macht dich ganz schön demütig. Aber du, wenn die einmal also einen Partner da gefunden haben und sich in den verknallt hatten, da gab es keine Grenzen. Die waren schlimmer wie junge Leute, du. Was meinst du, was die an Geld ausgegeben haben, um den Partner zu begeistern, dass der also wirklich mal weiß, du, ich hab dich lieb, ne? Und die haben sich gegenseitig so gestritten manchmal um einen Mann. Weil weißt du, wenn du schon 89 Jahre alt bist und die andere Frau ist 90 und die beide streiten es um denselben Mann und sagen, ja du, aber er hat mir versprochen, er wird mich heiraten. Und sie sagte, er hat aber mir versprochen, dass er mich heiraten will. Na okay, dann wollen wir sehen, also was wahr ist. Ne? Haben den Mann rangeholt, sagt, du hör mal zu. Wie sieht's aus? Du? Also die Frau behauptet, du hast zu ihr gesagt, du willst sie heiraten. Ich kann mich nicht daran erinnern. Ne? Und die andere Frau, die hat ja was auch der versprochen. Das weiß ich auch nicht. Das kann mich auch nicht daran erinnern. Ja, weißt du, der hat Alzheimer, ne? Und der konnte es nicht wissen. Ne? So hat er jede Frau ja so in Altenheim versprochen, dass er sie heiraten will. Aber du, die Frauen, die waren keine Alzheimer-Patienten, du. Die haben es gemerkt, du. Die waren verknallt in diesen Kerle. Ja, du, weißt du, auch wenn sie 80 sind und darüber, du, also da gibt es immer noch also einen Schuss der Liebe, weißt du, der sie immer wieder neu also trägt und so. Und Sarah sagte, soll ich noch Lust an der Liebe haben? Natürlich, warum denn nicht? Aber sie unterschätzte die Verheißung des Herrn. Und das ist schlimm, ne? Weil wir da also unser Gott in seiner Größe nicht mehr sehen. Du, wenn der Herr dir eine Verheißung gibt, da halte dran fest. Egal, ob die Umstände alle sagen, das geht nicht, das wird nicht, das passiert nicht, das ist unmöglich. Du, dann sagst du, aber weil Gott es gesagt hat, der die Verheißung gegeben hat, ist in der Lage, es auch auszuführen. Amen. Ja. Und da sind nochmal die 10 Kundschafter da. Die haben die Kraft Gottes unterschätzt. Sie sind ausgesandt, das Land auszukundschaften und kommen zurück mit einem Bericht, das total tragisch ist. Wir kamen in das Land, das verheißene Land, sie sind von einem Riesen geflohen, jetzt kommen sie in das verheißene Land, da gibt viele Riesen. Ne? Und jetzt stehen sie da und sagen sie, wir können da nicht hin. Da gibt es Riesen, die sind stärker wie wir. Meine Zeit, du, wenn jemand, also der Gott kennt, so eine Aussage macht, das ist eine Schande Gott gegenüber, aber auch unserem Glauben gegenüber. Die sind stärker wie wir. Wie kann ein Mensch das aussagen, du, wenn wir wissen, dass die Größe unseres Gottes, der uns zur Seite steht, er ist der allmächtige Gott, er ist der große Gott, er ist der Gott, der Wunder und Zeichen tut. Wie kann dann ein Mensch aussagen, sie sind stärker wie wir? Mit Gott sind wir immer die Stärkeren, Halleluja. Immer, immer, immer. Und deswegen, als Gotteskinder dürfen wir uns unser Gott erfreuen. Da ist der Gideon, weißt du, er hat eine Armee, 32.000, Gott reduziert sie auf 300. Und Gideon sagt, das geht nicht. Schau mal gegenüber, da. Siehst du, der Feind, der hat Zehntausende von Soldaten. Ja und? Gott hat zu ihm gesagt, ich werde für euch kämpfen, ich werde sie schlagen, ich werde sie in euren geben. Ja, das spielt keine Rolle, wie viele da sind. Ne? Wenn du mit Gott bist und sagst, gut, also diejenigen, die da trinken, so in dieser Weise, also die holst du raus, das sind diejenigen, die ich also haben will. Und was ist interessant, dass Gott sie auf 300 reduziert hat. Warum? Damals war so gewesen, dass also wenn die eine so Marsch machten Richtung Kampf, also gegen den Feind, da haben sie vorne also Spieler gehabt, ne, mit Trompeten und Pauken und allen Dingen so. Und das war immer so an der Zahl auf 300. Und jetzt hat Gott seine Armee auf 300 runter reduziert. Jetzt hat er Spieler, aber keine Soldaten mehr. Ja, warum das denn? Ja, deswegen, weil Gott sagte, ich werde kämpfen. Ich werde euch Sieg schenken. Du brauchst keine Soldaten. Ja? Du musst nur Spieler haben, die mich preisen und loben, während sie gehen, du. Und ich werde das andere machen und den Sieg bekämpfen. Und so sind sie losgegangen mit den Soldaten, ne? Also mit den Musikern. Ne? Und der Feind dachte, was ist denn da los? Weißt du, der kommt da mit der Band an. Was will er also der mit dieser Band anfangen da? Die haben Instrumente, die haben keine Schilder, die haben keine Spieß, gar nichts. Du. Die spielen da also Musik. Ne? Was ist denn jetzt los? Die wussten gar nicht, was ihnen blüht. Gott an unserer Seite zu haben, sind wir immer die Stärksten. Und weißt du, du kannst dich so freuen, dass in jeder Lage, in jeder Situation, egal wo du hingehst, du musst wissen, Gott ist an meiner Seite. Und es ist egal, also wie groß der Feind aussieht, es ist egal, wie groß die Umstände sind, was immer du also in deinem Leben also vor dir hast, da musst du immer sagen, Herr, ich danke dir, du bist größer, du bist stärker, ich weiß und ich stütze mich auf dich. Halleluja! Und nun kommen wir jetzt zu unserem Teil, weil es ist ja schön, das ist ja alles im Alten Testament, ne? Aber was ist ja unser Teil? Ja, Paulus hatte da einiges uns gegeben, also was wir beachten sollen, um die Sache richtig festzustellen. In Epheser 3, 16, das sind ein paar Verse zurück, da heißt es hier, er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen. Er gebe euch also durch seinen Geist Kraft, weil im Vers 20 haben wir gelesen, also dem aber der mehr tun kann über das hinaus, was wir erbitten oder überhaupt also verstehen können, durch die Kraft, die in uns wirkt. Gott wirkt nicht also durch seine Kraft vom Himmel her. Das tut er nicht. Im Neuen Testament ist diese Kraft in den Menschen versetzt, also in deine Seele, in meine Seele, in unserem Geist, deinem Geist. Du. Da ist diese Kraft. Und nun wirkt Gott durch uns. Durch uns. Und dazu brauchen wir seine Kraft. Und deswegen hat der Paulus gebetet, er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist. Und hier ist der Punkt, warum du erlebst oder nicht erlebst. Ob du die Größe Gottes erkennen kannst in deinem Leben oder nicht, ist bestimmt durch die Kraft, die in uns ist und wirkt. Und weißt du, viele Gotteskinder, die kommen, Pastor, segne mich, Pastor, segne mich. Die haben gerade so noch durch die Tür geschafft am Sonntagmorgen. Leben ein Leben, das nicht die Herrlichkeit, die Kraft, die Stärke Gottes darstellt. Kämpfen mit Sachen die ganze Woche. Da kommen Sonntagmorgen, oh, du, wenn du nur wüsstest, wie es mir geht. Ja, was ist denn das? Wenn du merkst, dass es nicht geht, da wartest du nicht bis Sonntag. Da betest dich durch schon gleich an den Tag in dieser Situation, betest dich durch, hast den Sieg und dann geht es weiter. Amen. Aber weißt du, viele Leute, die warten, bis sie zur Gemeinde kommen. Ach, Pastor, hilf mir, hilf mir. Wir haben zwei Stämme im Neuen Testament in der Gemeinde, die kennt ihr ja. Ne? Also Jesus, im Alten Testament zunächst mal, also 12 Stämme, Jesus hatte 12 Jünger gehabt. Jetzt haben wir in der Gemeinde nur 2 Stämme. Deine Stamm heißt, gib mir. Und der andere Stamm heißt, segne. Das ist alles, was wir kennen heutzutage. Gib mir und segne. Ja, weißt du, da gibt es auch, dass wir was geben sollen. Ja, dazu sind wir da. Wenn es so ist, könnte uns Gott bei der Bekehrung gleich aus dem Himmel nehmen und dann ist vorbei. Aber wir sind hier, weil wir etwas bekommen haben. Der Herr hat etwas in unsere Seele, in unser Herz, in unser Geist hineingelegt. Und das ist seine Kraft, durch die er sich in deinem Leben als der große Gott offenbaren will. Und irgendwie packen wir das nicht. Diese Größe Gottes. Epheser 1, Vers 19. Und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seine Stärke. Hast du diese Kraft in dir, dass du in der Lage bist, dein Wunder, deine Verheißung, dein, also Gott erleben, heute Morgen zu haben. So, es geht heute Morgen um die Kraft, die in uns wirkt. Und ich werde bitten, dass jeder einzelne von euch mal aufsteht. Und zunächst mal wollen wir einmal Gott sagen, wo wir in unserem Leben versagt haben. Vielleicht standst du gerade diese Woche, diese letzten Tage, irgendwo vor einer Situation und du hast genauso gedacht, wie viele andere Christen es tun. Ja, das geht nicht. Das passiert nicht. Gott wird das nicht tun. Er kann das nicht tun. Hast gar nicht so richtig dafür gebetet, weil du gemerkt hast, dass die Sache überwältigend groß für dich ist. Da wollen wir heute Morgen zunächst mal unserem Gott sagen, du Herr, vergib mir, dass ich dir nicht zugetraut habe, Größeres in meinem Leben. Aber da wollen wir auch bitten heute Morgen, dass der Geist Gottes in unsere Herzen neu erfrischt, mit seiner Fülle kommt, dass er uns so erfüllen möchte, dass diese Gotteskraft in deinem Leben, in meinem Leben wirksam wird. Du sollst ein Segen sein. Dein Leben soll Gott verherrlichen. Die Menschen neben dir, um dich herum, sollen die Größe Gottes in deinem Leben sehen und so sich zu ihm bekehren, weil sie sehen das Zeugnis seiner Liebe und seiner Größe. Und dazu sind wir berufen worden, liebe Geschwister. Wir sind nicht berufen, kirchlich zu sein. Wir sind nicht berufen, nur um eine Tradition zu haben oder nur einen Gottesdienst abzuwickeln jede Woche und dann geht es weiter, so wie es früher war. Wir sind berufen, Gott groß zu machen in unserer Umgebung, wo immer wir sind. Unser großer Gott will groß sein unter seinen Leuten. Und dazu brauchen wir diese Kraft.